bald nach der Besprechung seines ersten Vortrages »Deutscher Geist oder Judentum« in der Berliner Deutschen Tageszeitung kam ein Herr Alfred Falb in diesem Blatte mit einem eingesendet, an- und eingerückt, in welchem er in einzigartiger Weise meine Ausführungen misszuverstehen wusste. Ich hatte nämlich nach klarer Gegenüberstellung und Formulierung des arischen Weltzieles als Organisierung des Fassenden und Mechanisierung des beweglichen Geistes in Umkehrung des jüdischen Verfahrens erwähnt, dass nunmehr der Jude mit seiner Vermittlertätigkeit zum Beamten des Deutschen gemacht und so um die gefährliche Oberhoheit aller beweglichen Selbstständigkeit und Gewalt gebracht werden müsse. Wovor aber wusste Herr Falb, den aus vertrauensseliger Anteilnahme aufgescheuchten Deutschen zu schützen und zu verwarnen? Nun, ganz einfach davor, dass nach meinem Vorschlage nur der Jude zum Beamten in Deutschland gemacht und nunmehr wohl, ein sauberer Vorschlag, die altbewährten treuen deutschen Beamten von den Juden verdrängt und ersetzt werden sollen. Der Verfasser hatte Gelegenheit, mit vielen deutschen Schriftstellern und Politikern nach jenem Vortrage Rücksprache zu halten. Aber keinem einzigen unter diesen hatte es gegeben, der dieses geradezu blödsinnige Missverständnis mit Herrn Falb geteilt hätte. Aber was schadet es? Der Deutsche bleibt gegen mich seltsamen und bedenklichen Ratgeber voreingenommen und Zions Zweck und Ziel ist vollauf erreicht. Nun aber könnte man diese Einreihung unter die Abkommandierten Zions einem Manne gegenüber, der doch als treu deutscher Schriftsteller sich seit langem bewähre, denn doch für vorschnell und vielleicht aus persönlicher Verletztheit erfließend erachten? Nun, Herr Falb gab uns Gelegenheit, ihn noch besser kennenzulernen, so dass unsere erst ja öffentlich noch nicht ausgesprochene Vermutung zur Gewissheit wurde. Die Redaktion des anderen deutschgesinnten Berliner Organs, der Deutschen Zeitung, hatte Gelegenheit gefunden, persönlich mit dem Verfasser in Berührung zu treten, sowohl dies als auch eine Reihe von 4 Aufsätzen, die Dr. Walter Lieg eingesendet und späterhin, da sie wegen Raummangels abgelehnt worden waren, im Vorpostenverlage hatte erscheinen lassen, dürften die Person des Verfassers in jenen Kreisen als vertrauenswürdig erwiesen haben. Nun aber war gar in der deutschvölkischen Zeitschrift »Der deutsche Bücherbote« in Frankfurt am Main eine warm bejahende Besprechung von Professor Eduard von Meyer erschienen, mitsamt dem im Anhang abgedruckten Aufsatze »Geistesleben und Buchhandel 1«. Das ist für Zion eine Gefahr, die sofort durch geeignete Gegenmaßnahmen aus der Welt geschafft werden muss. Und so lässt denn Herr Dr. Falb, diesmal in der Deutschen Zeitung, seine verwarnende Stimme ertönen und das Buch, dessen Besprechung etwa in der täglichen Rundschau den Verfasser in den lobendsten Ausdrücken vom Herausgeber zugesichert, aber durch Zions Allgegenwart auch wieder hintertrieben worden war, muss nun doch, da die Gefahr seines Wirkens bedenklich anwächst, erledigt werden. Nun, wie ich diese Erledigung zu beantworten wusste, mag der Leser aus der weder in der Deutschen Zeitung noch im Bücherboten trotz vorhergehender beiderseitiger Zusage abgedruckten Antwort ersehen. In jenem Aufsatze Herrn Dr. Falbs aber hieß es wörtlich: »Gewöhnlich entsteht diese Ablehnung des angestammten Erbwillens durch fremdes mütterliches Blut, was die Juden, auch die Japaner, sehr genau wissen, worüber Herr Trebitsch aber auffallenderweise sich völlig ausschweigt. Die einzige Möglichkeit der Entjudung wäre nämlich die Forderung der Wahl deutscher Frauen für Juden. Trebitsch erhebt sie nicht.« Während nun aber der wackere völkisch-deutsche Stirn runzelt und missbilligend, ob solch seltsamen Vorschlages, das Haupt zu schütteln weiß, sehen wir ihn wenige Wochen später mit entrunzelter Stirne wohlgefällig nicken und seinem wackeren Vorkämpfer gutheißend auf die Schulter klopfen, da dieser, offenbar um den Missgriff und voreiligen zionistischen Vorstoß wieder gut zu machen, diesmal zu verkünden weiß, wie gefährlich das jüdische Blut dem Arier sei, wie sich aus den bekannten Versuchen ergebe, die bei Erkrankungen arischer Patienten und Einimpfversuchen mit dem Blute gesunder Arier respektive Juden ergab, welche letztere Blutzufuhr zur Verschärfung von Krankheit und Fieber führte, was unseren Völkischen nun natürlich wieder völlig mit seinem Vorkämpfer und jener damaligen kleinen Entgleisung versöhnt. Nun, jenen Traumglotzkugeligen mag ja immerhin solch Unterstreichen und Überkompensieren des arischen Rassenstandpunktes, offenbar zur Verwischung und Vertreibung jener damals erregten Bedenklichkeiten, mit seinem Gewehrsmanne versöhnen, wir aber meinen, dass der Mann, der vorerst vorschlägt, die Juden durch Verehelichungen mit Arierinnen unschädlich zu machen, dann aber für die Theorie von der vergifteten Gefahr des Judenblutes eintritt, durch solch seltsames Überkompensieren eines eben noch fallen gelassenen Rassenstandpunktes gegen ein ihn wach gewordenes Misstrauen nicht nur nicht aus der Welt schafft, sondern ganz einfach als abkommandierter Zions entlarvt und erledigt ist. Dass Herr Dr. Falb den gleichen, nur wenig veränderten Aufsatz, da mein Einfluss im deutschen Lager denn doch zu wachsen begann, auch in der politisch-anthropologischen Monatsschrift, allerdings mit Weglassung jener ominösen Stelle, zum Abdrucke brachte, sei nur nebenbei erwähnt. Selbstverständlich aber steht er auch weiter auf Wache. Und kaum, dass ich im deutschen Michel zu Worte kam, erscheint auch Herr Falb dort auf dem Plane, um mir neuerlich die Wege zu verrammeln. Nun, mag er dies auch weiterhin allenthalben versuchen, mag er, der mir die Lutherpose verbieten wollte, angeregt durch die Lutherzitate meines Buches auch eine Schrift »Luther und die Juden« veröffentlicht haben und auch weiterhin im völkischen Betriebe emfiglich tätig sein, für uns und unseren Kampf ist er durchschaut und abgetan und soll, mag er es auch noch so häufig weiterhin versuchen, unsere Wege nimmer durchkreuzen oder verstören. Nun aber zu einem zweiten, noch viel merkwürdigeren Antisemiten im heutigen völkischen Getriebe. Da ist vor einiger Zeit von Herrn Bernhard Funk in München eine kleine Schrift Morbus Judaicus mit dem Untertitel Primärer und sekundärer Geist nach Arthur Trebischs Buch Geist und Judentum erschienen. Das Ganze scheint eine Anpreisung meiner Gedanken zu sein und sollte doch dem Schriftsteller, der hier endlich gründlich gewürdigt wird, hoch willkommen sein. Aber Undank ist der Weltenlohn. Der herzlose Verfasser ist nicht nur nicht begeistert über diese bedeutsame Anempfehlung in selbstständiger Schrift, er wagt sogar hierin ein Manöver zu erblicken, das so alt ist wie unsere Welt, das heißt so alt als der Kampf fassenden und beweglichen Geistes. Denn ohne irgendwie anders als nur nach der einen Richtung hin mich mit jenem einzigen vergleichen zu wollen, der vor bald 2000 Jahren auch aus der jüdischen Ordnung austrat, hat es nicht Zion damals gemacht wie heute, den Erzfeind durch einen Unbeteiligten hinmorden lassen und gleichzeitig durch die Schawrusse dafür Sorge getragen, dass er doch irgend für Israel reklamiert werde, der David-Sprössling. Und dass, wenn schon das Unheil im Gange ist, es sich doch wenigstens unter Zions Patronanz entfalte oder genauer, sich nur so entfalte, dass die Oberaufsicht über die Ausbreitung und Verwertung des neuen Gedankens der jüdischen Einflussnahme nicht völlig entgleite. Siehe Römische Kirche.